leugne 10 Jahre mit dem Ergrauungsstopper AB. Traum des Haares stellt Farbe wieder her. Bekleide deinen Garten festlich, Laserlichtspiel mit Erdspieß. Keine grauen Haare mehr, da ist der die Haarfarbe wiedergebende Balsam.